Kundgabe 6360. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.09.1955. Soziale Abgaben. Wie oft seid ihr Menschen darauf angewiesen, dass euch Hilfe geleistet wird? Und wie oft ist es euch möglich, diese zu erwidern? Denn kein Mensch kann auf sich allein sich stützen. Jeder bedarf der Hilfe seines Mitmenschen, wie auch jeder in Lagen kommt, seinem Mitmenschen zu helfen. Doch das Bestreben der Menschen geht dahin, sich völlig unabhängig zu machen vom Nächsten und auch jede Hilfeleistung von sich abzuwälzen. Sie suchen das, was freiwillige Hilfeleistung sein sollte, gesetzmäßig zu regeln. Und ein jeder sucht aus dieser Regelung wieder den größtmöglichsten Vorteil für sich selbst herauszuziehen. Es wird das, was als uneigennützige Nächstenliebe überaus hoch bewertet würde für die Seele des Einzelnen, zu einer unfreiwilligen Abgabe umgewandelt. Und ein Nutzen für die Seele springt dabei nicht heraus, solange jede freiwillige Liebetätigkeit ausgeschaltet ist. Nach menschlichem Ermessen könnte auf diese Weise jegliche irdische Not von den Menschen abgewendet werden. Und es ist dies wohl auch das Streben derer, die sich verantwortlich fühlen für die Notlage der Menschen, weil sie nicht zu verheimlichen sind und jene belasten. Und solange die Lieblosigkeit unter der Menschheit herrscht, sind auch solche Bestrebungen von Segen insofern, als dass die Menschen nicht im Elend untergehen. Jedoch der geistige Tiefstand der Menschen kann dadurch nicht behoben werden. Denn dazu ist ein Wirken in uneigennütziger Nächstenliebe erforderlich. Es müssen die Menschen angerührt werden von der Not des Mitmenschen, auf dass diese Liebe in ihnen entzündet wird. Es muss Not sein unter den Menschen, die solcher Art ist, dass sie einen liebewilligen Menschen anregt zur Liebetätigkeit. Hilfe kann dem Mitmenschen in jeder Weise geleistet werden durch tröstenden Zuspruch, durch liebevolle Anteilnahme, durch tatkräftigen Beistand. Doch im menschlichen Leben geht es ganz besonders um die Überwindung der Materie, um die Wandlung der Ich-Liebe zur uneigennützigen Nächstenliebe. Was dem Menschen selbst begehrenswert ist, davon soll er sich lösen, um es dem Mitmenschen zuzuwenden, der in Not ist. Es ist darum auch der Besitz ungleichmäßig verteilt, um gerade diesen Gebewillen anzuregen, weil gleichzeitig der Mensch selbst sich in der Überwindung der Materie üben kann und weil er sich selbst dadurch das größte Geschenk macht, wenn er sich löset von materiellem Gut, um die Not des Mitmenschen zu lindern. Nur was freiwillig hingegeben wird, das wird dem Menschen reichlich vergolten werden. Denn nur der freie Wille beweiset die Liebe, während alle anderen Abgaben, die der Mensch leisten muss, gänzlich der Liebe entbehren, ja eher das Herz eines Menschen verhärten können, der darum jeglichen Gebewillen in sich zurückdrängt, weil er glaubt, genug getan zu haben für das Wohl der Mitmenschen. Doch ob die Menschen noch so sehr bemüht sind, in dieser Weise wirtschaftliche Not zu lindern, es tritt die Not in anderer Form dennoch an den Menschen heran. Einerseits ihm selbst zum Segen, doch andererseits, um wieder das Herz des Mitmenschen zur Hilfeleistung zu bestimmen, um es anzurühren, dass sich der Liebefunke entzündet, dass die Liebe nicht völlig erkaltet unter den Menschen. Und oft werden gerade die Menschen betroffen von Nöten nicht materieller Art, deren Herzen sehr verhärtet sind. Dass sie einen anderen Weg gehen müssen, soll ihnen geholfen werden. Ihnen wird die Freude am irdischen Besitz genommen, was sie nicht selbst hingeben wollten zur Linderung der Not anderer. Das können sie selbst nun nicht mehr genießen. Die Materie verliert nun ihren Wert. Und gesegnet der Mensch, der nun damit arbeitet in der rechten Weise, der sich freiwillig nun dessen entäußert, um es dem notleidenden Mitmenschen zukommen zu lassen. Gesegnet, der sich noch in letzter Zeit die Liebe der Mitmenschen erringt durch gute Werke, die allein ihm nachfolgen in die Ewigkeit. Dann war seine Not nicht erfolglos für seine Seele. Amen.